Die Gazelle zittert, weil der Löwe brüllt. Die Hyäne wittert, doch die Kunst erfüllt. Ein Vierzeiler des Künstlers und Dichters Kurt Schwitters, einem der Vertreter des Dadaismus in Deutschland. Und womöglich wird morgen Abend auch dieses Gedicht zu hören sein, im Kölner Museum für angewandte Kunst, denn dann heißt es Dada siegt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 200 Jahre Preußen am Rhein werden in einer Soiree die Ideen der Kunstbewegung Dada aus den 1920er Jahren wieder lebendig. Schauspieler rezitieren Texte, Bilder werden projiziert, ein DJ sorgt für musikalische Begleitung. Denn auch in Köln gab es Dada, vertreten durch Max Ernst und Johannes Theodor Bargeld. Künstlerischer Leiter und Moderator des morgigen Dada-Abends ist der Designtheoretiker und ehemalige Professor der Fachhochschule Köln, Michael Erlhof. Und er ist heute unser Gast im Corso-Gespräch. Guten Tag. Ich begrüße Sie. Herr Erlhof, die Wurzeln von Dada liegen ja in Zürich im Kabarett Voltaire. Das deutsche Dada-Zentrum, sagt man immer so, war Berlin. Aber es gab eben auch Künstler in Köln, in Hannover. Dort wirkte Kurt Schwitters. Worin bestanden denn die Unterschiede? Oder gab es gar keine? Doch schon ein bisschen. Man muss sagen, klar, es hat angefangen in Zürich 1916, in dem Cabaret Voltaire mit berühmten Hugo Ball. Hans Arp gehörte dazu, der später nach Köln kam. Dort war es, klar, in der Emigration, es war der Anfang überhaupt so eines Versuchs. Und es war schon dort in einer Weise ganz wichtig, nämlich gegen dieses Pathos, gegen das Pathos der Intellektuellen, die glaubten, der Erste Weltkrieg sei die Katharsis, das Reinigungsinstrument. Und dieses Pathos des Nationalismus, dagegen zu kämpfen, das verschärfte sich sicherlich in Berlin, wo es, sagen wir, sehr explizit politisch war. Aber selbst dann in Köln ist es auch immer politisch gewesen. Johannes Theodor Bargeld, den Sie eben erwähnt haben, kurz, war immerhin auch Mitglied der unabhängigen SPD, also der USPD. Das war ja die linke Kampforganisation gegen die leider in der Entscheidung zum Ersten Weltkrieg auch sehr stupiden Sozialdemokraten. Waren Dadaisten Pazifisten? Sie waren absolut Pazifisten und sie haben noch mehr. Sie waren auch in ihrem Zynismus, den sie teilweise hier produziert haben, Moralisten. Zyniker waren immer Moralisten. Aber sagt man nicht eigentlich, dass Zynismus Menschenfeindlichkeit bedeutet? Das Gegenteil. Es ist Menschlichkeit. Es ist alles genau das Pathos, das sich immer so tun, als sei man menschlich. Das war die Dummheit des Expressionismus. Aber auch bis hin zu Thomas Mann, der ja auch den Ersten Weltkrieg begeistert aufgenommen hat. Als Reinigung, als endlich die Nation, die wieder zusammensteht. Gegen diese Unmenschlichkeiten, dagegen ist Dada angegangen. Sie sind oder waren Professor für Designtheorie. Was begeistert Sie am Dadaismus, an Dada? Nun muss ich zugeben, ich war in meinem Leben auch mal wissenschaftlicher Assistent für deutsche Literaturwissenschaften. Da habe tatsächlich 10 Jahre lang einen Kurt Schwitters einmal nach publiziert. Dada ist deshalb so aufregend und damit kommt dann die Verbindung auch zu Design. Weil Dada im Gegensatz zu vielen anderen Künsten, insbesondere um die Jahrhundertwende und Anfang des 20. Jahrhunderts, immer, und jetzt kommt wieder die humane, die menschliche Dimension, den Alltag mitdiskutiert hat. Sie sind eben nicht in eine Sprache abgehauen, die nichts mit dem Alltag zu tun hatte, sondern sie wollten alltäglich sein. Sie wollten die Menschen dort treffen, wo die Menschen auf sich aufhalten. Sie haben das vorhin gehabt mit der Gazelle zittert. Nicht Johannes Theodor Bargeld mit so einem schönen Ding, die Axt im Haus erspart den Bräutigam. Man ist ganz nah dran an den Menschen. Und es ging ja dann so weit tatsächlich, insbesondere bei dem, den Sie zitierten, Kurt Schwitters in Hannover, übrigens ja genau auf der Hälfte, klappsymmetrisch zwischen Berlin und Köln, der ja auch designt hat. Der hat ja auch zum Beispiel das Gesamte, alle Briefköpfe der Stadt Hannover gestaltet, was die Dummköpfe von Nazis erst 38 gemerkt haben. Dann haben sie schnell weggerissen. Aber eigentlich auch schon wieder eine hübsche Wendung. Also Dadaismus, das war allumfassend. Also Texte, Bilder, Sie haben gerade gesagt Design. Und Sie versprechen ja für die morgige Soiree auch Klänge, also Musik. Ich habe einen wunderbaren DJ, Funky Bassbeton, der auch hier häufiger auftritt in Köln und auch im Radio gelegentlich zu hören ist. Und das ist ganz schön, das ist gewissermaßen die Verbindung hier auch schon als DJ noch deutlicher zu unserer Gegenwart. Er wird versuchen, genau mit seinem, kommt ursprünglich aus dem Hip-Hop, macht jetzt natürlich so eine Art Technik-Hip-Hop und dadurch in der Adaptionsweise, in der Aneignungsweise musikalisch von Musikstücken aus den 20er Jahren, von Schlagern bis zu Erik Satie, potenziell Schönberg, Sie haben gerade schon gesagt, Satie, Sie haben vorhin vor dem Gespräch gesagt, das ist auch dadaistische Musik, da war ich vollkommen überrascht und wir hören jetzt mal kurz rein in die berühmte Gymnopédie. Die Gymnopédie Nummer 1 von Erik Satie. Herr Erloff, was ist daran dadaistisch? Es ist auch dort der Umgang, vielleicht in der Gymnopédie noch weniger als in manchen anderen Stücken von Erik Satie, etwa bei Entracte oder auch bei seiner Idee, dass er so etwas machte wie Möbelmusik. Die sollte rumstehen wie Möbel. Also sie sollte nicht aufdringlich sein. Aber sie ist präsent, sie ist immer präsent, so wie der Alltag. Sie verwebt sich mit dem Alltäglichen. Und das ist eine andere Idee von Musik. Wiederum nicht, ich muss in das Opernhaus, ins Konzerthaus gehen, sie zu hören. Nein, sie ist da. Sie ist einfach präsent. Musik d'ameublement. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte Dada noch ein bisschen fort, also zum Beispiel in den lautmalerischen Gedichten von Ernst Jandl. Aber wo noch und vor allem, wo sehen wir heute Dada? Also klar, es hat in dem, die Wiederaufnahme, Dada war ja verboten, das war ja klar, alles sogenannte entartete Kunst. Auch denen, die Dada, die Protagonistinnen und Protagonisten, denen ging es nicht gut. Erst Ende der 50er Jahre haben vor allem die aus der Wiener Gruppe, also so um Gerhard Rühm, Oswald Wiener und anderes wieder aufgenommen. Dann eben auch Jandl, ne, Ottos Mops kotzt, als schönes Beispiel. Aber dann auch, ich meine, denken Sie, Jasper Jones, also eine der wichtigsten Figuren der Pop-Art in den USA, hat Anfang der frühen 60er Jahre noch mit Raoul Hausmann, dem großen Protagonisten Dada Berlin, korrespondiert, also den versucht, das aufzunehmen und davon zu lernen. Ich denke, wenn wir einfach mal davon ausgehen, was wir von Dada lernen können, nämlich Subversion, Regeln nicht ernst zu nehmen, Regel als Spielform zu nehmen, nicht die Juristerei mal als Poesie zu verstehen. Und wenn wir das begreifen und das auch innerhalb der Künste, nicht in das Pathos, ich bin Kunst, oh du, sondern einfach ganz ernsthaft damit umzugehen, dann sind wir ganz nah immer noch im Lernprozess von Dada. Ist Helge Schneider Dada? In einer gewissen Weise würde ich sagen, nicht so der blödeste von den Dadas. Es ist ja auch so, dass das Wort dadaistisch gerne mal benutzt wird in Artikeln im Feuilleton. Und man liest immer wieder, etwas sei dadaistisch. Oft wird damit umschrieben, dass etwas komisch ist, dass etwas vielleicht Quatsch ist, irgendwie nicht ernst zu nehmen, absurd, wie auch immer. Wird der Begriff inflationär, vor allem wird er falsch verwendet? Er wird völlig falsch verwendet dann, wenn man eben meint, es hätte immer mit Unsinn zu tun. Nicht? Das ist so, ja klar, dadaistisch ist Unsinn, das ist Kinderkram oder so. Völliger Quatsch. Kurt Schwitters hat das ja schön mal formuliert. Die Wirklichkeit ist der Unsinn und wir kämpfen dagegen. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass Ihre Soiree eingebettet ist in die Veranstaltungsreihe Danke Berlin, 200 Jahre Preußen am Rhein. Jetzt hatten Sie ja gerade schon die Verbindung von Dada mit Berlin, mit Köln, also da könnte man vielleicht was konstruieren, aber die Preußen haben den Rheinländern ja nun wirklich nicht den Dadaismus gebracht. Passt das wirklich in diese Reihe? Dada in Berlin entstand ja direkt nach dem Ersten Weltkrieg, also in dieser ganzen Revolte und quasi Revolutionssituation. Die Kölner Dadas haben sich auch an den Berlinern beteiligt. Nicht zu vergessen, schon Bargeld, auch Max Ernst haben schon vor dem Ersten Weltkrieg publiziert in Berlin. Berlin war da schon die Zentrale dafür. Und sie haben das dann doch ein bisschen auch damit kokettiert. Sie sind auch auf die 1920 auf die erste internationale Dada-Messe nach Berlin gegangen. Ich gebe zu, aber das ist immer das Rheinländer-Problem im Umgang mit den Preußen und ich verstehe das auch. Preußen ist halt rechtsrheinisch, also so ganz mochten sie es dann auch nicht und haben dann sich gewehrt dagegen. Es gibt dann so eine Farce von Hörle und Max Ernst über den Kurfürsten Dadaisten, Georges Gross. Sie versprechen einen anregenden, aber keinesfalls gemütlichen Abend. Heißt das, dass Sie das dadaistische Stilmittel der Publikumsbeschimpfung einsetzen wollen? Es wird zwangsläufig, es geht gar nicht anders. Es wird sehr schnell gleich mit einem solchen Text von Georges Ribemont de Saint beginnen. Aber auch so ein schöner kleiner Text von Louis Aragon, Selbstmord, ABCDEFG, HIJKLMN, OPQRS, TUVW, XYZ. Aber Sie rechnen nicht damit, dass man sie aus dem Museum herausschmeißt, so wie es den Dadaisten mal im Kabarett Voltaire passiert ist. Es ist Ihnen sogar passiert im Kunstgewerbemuseum Köln. Deshalb haben Sie dann, weil der Direktor jenes Kunstgewerbemuseums, und quasi ist das Mack ja die Nachfolge, Arbeiten von Ihnen abgelehnt hat. Und daraufhin haben Sie 1920 eben das Brauhaus Winter gemietet, die Ausstellung Dada Vorfrühling gemacht, die wurde verboten von der englischen Militärregierung, dann haben sie es eröffnet und dann haben sie gesagt, Dada siegt. Dada siegt, auch morgen im Museum für angewandte Kunst in Köln in einer Soiree mit Texten, Bildern, Klängen aus der Ära des Dadaismus beginnt es um 19 Uhr und das Ganze ist die Idee des Designtheoretikers und emeritierten Hochschulprofessors Michael Erlhoff. Herzlichen Dank fürs Corso-Gespräch. Ich danke Ihnen sehr herzlich.